Lassen Sie mich nicht fallen. Kein Tag länger. Sie haben erst 12 und dann 16% geboten und ich habe immer prolongiert. Prolongieren Sie und ich unterschreibe 20%. Nein, nein. Seit Gebrüder Westphal in Bremen auf die Nase fielen. Sucht im Augenblick jeder seine Interessen bei der gewissen Firma. Keine Namen, bitte. Jetzt wird Kasse gemacht. Schreiben Sie Ihrem Herrn Schwiegervater. Wenn er sich weigert, dann machen wir einen kleinen Bankrott. Ein höchst spaßhaftes Bankrottchen, mein Lieber. Frau Grünlich ist beladen mit Einkäufen aus der Stadt zurückgekommen. Grünlich reißt die Päckchen und Schachteln auf. Morgenmäntel. Ballkleider. Und Füße. Und noch mal Hüte. Deine Putzsucht, die ruiniert mich. Mein Vater ist ein reicher Mann. Wenn er wüsste, wie du mich behandelst. Dann warte auf den Tag, wo uns sein Reichtum etwas nutzt. Was sagst du da? Willst du dir etwa Vaters Tod wünschen? Hast du schlechte Geschäfte gemacht, Grünlich? Nach dem Schlag mit der Zahlungsunfähigkeit der Gebrüder Westphal... Du spekulierst auf die Erbschaft. ...hat sich Konsul Jean Buddenbrook gerade halbwegs wieder aufgerichtet. Da bricht mitten im Kampf noch dies über ihn herein. Bendix Grünlich, der Mann seiner Tochter, ist zahlungsunfähig... Und in einem langen, verwirrten und unendlich kläglichen Brief erbittet er eine Aushilfe von 100 bis 120.000 Mark. Jean Buddenbrook bestellt seinen Schwiegersohn und dessen Bankier Kesselmeier zu einer Unterredung in Grünlichs Villa ein. Er muss die Bücher prüfen, herausfinden vor allem, ob Grünlich seinen Bankrott unehrenhaft und betrügerisch selber verschuldet hat. Dann kann er seine Tochter mit nach Hause nehmen, vorausgesetzt, sie ist bereit, ihren Ehemann zu verlassen. Grünlich muss seine Zahlungen einstellen, setz dich doch. Grünlich macht Bankrott. Wenn ich ihm kein neues Geld geben soll. Glaubst du, dass er schuldig ist? Ein Betrüger? Ich werfe gleich einen Blick in seine Bücher. Um wie viel handelt es sich denn? Eine große, sehr... sehr große Summe. Die Summe würde eine Schwächung der Firma bedeuten. Nee, das tust du nicht. Du willst doch nicht auch noch bankrott machen. Ach, Papa. Wäre es damals nicht besser gewesen? Tja, vielleicht. Er war mir immer widerwärtig. 4 Jahre. Rechnen wir ab. Im Billardzimmer blättert der Konsul in Grünlichs Hauptbuch. Er kontrolliert das Soll und Haben einer bankrotten Firma, die sich nur noch mit Hilfe des vom Bankier Kesselmeier zu Wucherzinsen vorgestreckten Geldes über Wasser gehalten hat. Der Konsul verfolgt mit dem Fingernagel Kolonnen von Zahlen, vergleicht Daten und wirft mit dem Bleistift seine kleinen, unleserlichen Ziffern aufs Papier. Sein abgespanntes Gesicht drückt Entsetzen vor den Verhältnissen aus, in die er nun Einblick gewinnt. Ihre Forderungen an Herrn Grünlich betragen 150.000 Courantmark. Und Sie wären unter keinen Umständen bereit, Ihre Geduld vielleicht... Meine Geduld? Das ist gut. Keineswegs. Ganz ausgeschlossen. Dann müssen die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich werde sie nicht aufhalten. Erlauben Sie mir. Können Sie nicht? Gerade jetzt? Bei dem Unglück mit den Wechseln von Westphal wäre das doch eine allerliebste Okkasion. Die Firma Buddenbrook könnte zeigen, dass sie Stärke hat. Um meine Zahlungsfähigkeit klarzustellen, habe ich es nicht nötig, mein Geld in die nächste Pfütze zu werfen. Aha! Wollen Sie Ihre Tochter ins Elend stürzen? Vor gerade mal 4 Jahren, als uns schon einmal das Messer an der Kehle stand, Als wir ganz plötzlich die Verlobung mit Mademoiselle Buddenbrook an der Börse ausschreien ließen, obwohl sie noch gar nicht wirklich stattgefunden hat. Wie haben wir es denn eigentlich angestellt, das Töchterchen und die 80.000 Mark zu ergattern? Oh ja, natürlich, man legt dem rettenden Herrn Papa recht hübsche Bücher vor, wie gemalt. Und dabei waren 3/4 der Mitgift bereits Wechselschulden. Der Konsul steht totenblass an der Tür, den Griff in der Hand. Das ist nicht mehr die Welt der ehrbaren Kaufleute. Das ist die Welt der Spieler und Gauner. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Er, Konsul Buddenbrook, hat doch seine Tochter nicht leichtfertig ins Unglück gebracht. Man hat Erkundigungen eingezogen? Bei wem? Bei Bock? Bei Maßmann und Tim? Bei Goudsticker? Bei Petersen? Ja? Aber die waren doch alle engagiert. Die waren doch alle ganz ungeheuer engagiert.